Don Carlos, Infant von Spanien. Ein dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller, für den Rundfunk eingerichtet von Gerd Westphal. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher sind Philipp II., König von Spanien, Will Quadflieg. Elisabeth von Valois, seine Gemahlin, Christine Ostermeier. Don Carlos, der Kronprinz, Michael Heldau. Marquisin von Mondekar, Lona Dubois. Prinzessin von Eboli, Andrea Jonasson. Marquis von Posa, ein Malteser Ritter, Karl Michael Vogler. Herzog von Alba, Erich Aberle. Graf von Lerma, Oberster der Leibwache, Walter Jakob. Domingo, Beichtvater des Königs, Richard Münch. Der Großinquisitor des Königreichs, Paul Hoffmann. Ein Offizier, Hermann Scheidleder. Ein Page, Oskar Cravagna. Drei Damen, Eva Fichte, Beatricia Frey, Alexandra Tichy. Vier Herren, Johannes Bahr, Hans Fasser, Avi Hirschall, Peter Hähner. Aufnahme und Schnitt, Josef Adelberger und Gerda Eisendle. Regieassistenz, Uta Werner. Musik, Helmut Eder. Regie, Gerd Westphal. Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit verlassen es nicht heiterer. Brechen Sie dies rätselhafte Schweigen. Dieser stille und feierliche Kummer, Prinz, den wir 8 Monde schon in Ihren Blicken lesen, das Rätsel dieses ganzen Hofs, die Angst des Königreichs, hat seiner Majestät schon manche sorgenvolle Nacht gekostet. Schon manche Träne ihrer Mutter. Mutter! O Himmel, gib, dass ich es dem vergesse, der sie zu meiner Mutter macht. Prinz? Hochwürdiger Herr, ich habe sehr viel Unglück mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, als ich das Licht der Welt erblickte, war ein Muttermord. Kann dieser Vorwurf Ihr Gewissen drücken? Und meine neue Mutter? Hat sie mir nicht meines Vaters Liebe schon gekostet? Sie gab ihm meine Tochter. Oh, wer weiß, was in der Zeit im Hintergrunde schlummert. Ganz Spanien vergöttert seine Königin. Sie sollten nur mit des Hasses Augen sie betrachten. Wie, Prinz, die schönste Frau auf dieser Welt und Königin und ehemals ihre Braut. Unmöglich, Prinz. Unglaublich. Nimmermehr. Wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen. Glauben Sie? Ich meine es gut mit Ihnen. Lassen Sie das meinem Vater ja nicht merken. Prinz, Sie spotten meiner. Das verhüte Gott, dass ich des fürchterlichen Mannes spotte, der meinem Vater selig sprechen und verdammen kann. Ich will mich nicht vermessen, Prinz, in das ehrwürdige Geheimnis Ihres Kummers einzudringen. Nur bitte ich Eure Hoheit, eingedenk zu sein, dass dem beängstigten Gewissen die Kirche eine Zuflucht aufgetan, wozu Monarchen keinen Schlüssel haben. Sie wissen, was ich meine, Prinz. Sie sind ein heiliger Mann, das weiß die Welt doch frei heraus. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergesandt. Mich hergesandt? So sagte ich. Oh, zu gut. Zu gut weiß ich, dass ich an diesem Hof verraten bin. Ich weiß, dass 100 Augen gedungen sind, mich zu bewachen. Weiß. Still. Nichts mehr davon. Mein Herz will überströmen und ich habe schon zu viel gesagt. Der König ist gesonnen, vor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab ich die Gnade, Prinz? Schon gut. Werde folgen. Beweinenswerter Philipp. wie dein Sohn, beweinenswert. Ein unglückseliger Vorwitz übereilt die fürchterlichste der Entdeckungen. Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht. Er kommt. Was sehe ich? Oh, ihr guten Geister, mein Roderich! Mein Carlos! Ist's wahr, ist's wirklich, bist du's? Ja, du bist so, jetzt ist alles wieder gut in dieser Umarmung. Heilt mein krankes Herz. Ihr krankes Herz? Und was ist wieder gut? Was ist, das wieder gut zu werden braucht? Vergebung, mein teurer Prinz, wenn ich dies stürmische Entzücken mit Bestürzung nur erwidere. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn erwartete. Denn jetzt stehe ich als Roderich nicht hier. Nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle. Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit umarme ich sie. Es sind die flandrischen Provinzen, die feierlich um Rettung sie bestürmen. Getan ist um ihr teures Land, wenn Alba, des Fanatismus rauer Henkersknecht, vor Brüssel rückt mit spanischen Gesetzen. Auf Kaiser Karls glorwürdigem Enkel ruht die letzte Hoffnung dieser edlen Lande. Sie stürzt dahin, wenn sein erhabenes Herz vergessen hat, für Menschlichkeit zu schlagen. Sie stürzt dahin. Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, dem's freudig durch die Wangen lief, wenn man von Freiheit sprach. Der Einfall war kindisch, aber göttlich schön. Vorbei sind diese Träume. Träume, Prinz? So wären es Träume nur gewesen. So tief bin ich gefallen. Bin so arm geworden. Ich brauche Liebe. Ein entsetzliches Geheimnis brennt auf meiner Brust. Ich liebe meine Mutter. Oh mein Gott. Weltgebräuche, die Ordnung der Natur und Roms Gesetze verdammen diese Leidenschaft und dennoch liebe ich. Dieser Weg führt nur zu Wahnsinn oder Blutgerüste. Das sehe ich ja und dennoch liebe ich. Weiß die Königin von dieser Neigung? Konnte ich mich hier entdecken? Sie ist Philipps Frau und Königin. Und das ist spanischer Boden. Von meines Vaters Eifersucht bewacht. Von Etikette ringsum eingeschlossen. Und Ihr Vater, Prinz? Sprich mir von allen Schrecken des Gewissens, von meinem Vater sprich mir nicht. Sie hassen Ihren Vater? Nein. Ach nein. Ich hasse meinen Vater nicht. Ich weiß ja nicht, was Vater heißt. Ich bin ein Königssohn. Warum von 1000 Vätern just eben diesen Vater, mir und ihm just diesen Sohn von 1000 besseren Söhnen? Darf ich an meinen Carlos eine Bitte wagen? Was Sie auch willens sind zu tun, versprechen Sie nichts, ohne Ihren Freund zu unternehmen. Versprechen Sie mir dieses. Alles, alles. Wie man sagt, will der Monarch zur Stadt zurückkehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Königin geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends als in Aranjuez geschehen. Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen. Ist sie in Spanien dieselbe noch, die sie vor dem an Frankreichs Hof gewesen, so finde ich Offenherzigkeit. Kann ich in ihren Blicken Carlos Hoffnung lesen, finde ich zu dieser Unterredung sie gestimmt, sind ihre Damen zu entfernen? Die meisten sind mir zugetan. Desto besser. So sind sie in der Nähe, Prinz, sogleich auf mein gegebenes Zeichen zu erscheinen. Das will ich. Will ich. Also eilen. Ich will nun keinen Augenblick verlieren. Nun also, Prinz. Auf Wiedersehen. Der Marquis von Posa. Der Marquis von Posa, Ihre Majestät. Von Posa? Er kommt aus Frankreich und den Niederlanden und wünscht die Gnade zu erhalten, Briefe von der Regentin Mutter übergeben zu dürfen. Und das ist erlaubt? In meiner Vorschrift ist des besonderen Falles nicht gedacht. So will ich denn auf meine eigene Gefahr es wagen. Ich heiße Sie willkommen, Chevalier. Auf spanischem Boden. Den ich noch nie mit so gerechtem Stolze mein Vaterland genannt, als jetzt. Sie haben viele Höfe besucht auf Ihren Reisen, Chevalier, und viele Länder, vieler Menschen Sitte gesehen. Und jetzt, sagt man, sind Sie gesonnen, in Ihrem Vaterland sich selbst zu leben? Ich zweifle sehr, ob Sie sich werden können in Madrid gefallen. Man ist sehr ruhig in Madrid. Und das ist mehr, als sich das ganze übrige Europa zu erfreuen hat. So höre ich. Ich habe alle Händel dieser Erde bis fast auf die Erinnerung verlernt. Nun wird mir endlich doch vergönnt sein, meine Tochter zu umarmen. Prinzessin, Majestät. Bringen Sie sie mir. Majestät. Chevalier, ich müsste mich sehr betrügen. Oder Ihre Ankunft hat einen frohen Menschen mehr gemacht in diesem Hofe. Ich denke nach, wie glücklich ein Gewisser an meinem Platze sein müsste. Wessen Schuld ist es, dass er es nicht ist? Wie darf ich mich unterstehen, dies zu erklären, wie ich will? Er würde Vergebung finden, wenn er jetzt erschiene? Jetzt, Marquis? Jetzt? Was meinen Sie damit? Er dürfte hoffen. Darf er? Sie erschrecken mich, Marquis. Er wird doch nicht... Hier ist er schon. Marquis Simonica. Marquis? Darf ihm vertrauen? So ist er endlich da. Der Augenblick, um Karl darf diese teure Hand berühren. Was für ein Schritt. Welch eine strafbare, tollkühne Überraschung. Stehen Sie auf. Ich steh nicht auf. Hier will ich ewig knien. Auf diesem Platz will ich verzaubert liegen. Zu welcher Kühnheit führt Sie meine Gnade? Wissen Sie, dass ich selbst von dem Überfalle dem Könige... Und dass ich sterben muss. Ein Augenblick gelebt im Paradiese wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt. Und Ihre Königin? Gott. Gott. Ich gehe. Unglücklicher, was wollen Sie von mir? Sie waren mein. Im Angesicht der Welt mir zugesprochen, von zwei großen Thronen mir zuerkannt, von Himmel und Natur. Und Philipp hat mir sie geraubt. Er ist Ihr Vater. Ihr Gemahl. Der Ihnen das größte Reich der Welt zum Erbe gibt. Und Sie zur Mutter. Großer Gott, Sie rasen. Und weiß er auch, wie reich er ist, hat er ein fühlend Herz, das Ihrige zu schätzen. Ich weiß, wie Philipp lieben kann und wie er freite. Wer sagte Ihnen, dass an Philipps Seite mein Los beweinenswürdig sei? Mein Herz, das feurig fühlt, wie es an meiner Seite beneidenswürdig wäre. Wenn mein Herz nun das Gegenteil mir sagte? Das ist was anders. Dann, ja, dann Vergebung. Das wusste ich nicht. Dass Sie den König lieben. Weil meine Pflicht, Unglücklicher, wozu die traurige Zergliederung des Schicksals, dem Sie und ich gehorchen müssen? Müssen? Gehorchen müssen? Wie? Was wollen Sie? Sie hoffen noch? Sie wagen es zu hoffen? Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? Oh, warum nicht? Der neu erwählte König kann mehr als das, kann die Verordnungen des Abgeschiedenen durch das Feuer vertilgen und dann zuletzt, um würdig zu vollenden... Um Gottes Willen, reden Sie nicht aus! Zuletzt noch mit der Mutter sich vermählen! Verfluchter Sohn! Ja, es ist aus. Jetzt ist es aus. Jetzt ist der Wolf gefallen. Sie sind für mich verloren. In diesem Gefühl liegt Hölle. Hölle liegt im anderen, sie zu besitzen. Weh, ich fass es nicht. Und meine Nerven fangen an zu reißen. Unendlich wie Ihre Liebe ist Ihr Schmerz. Unendlich wie er ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Ermannen Sie sich, edler Prinz. Der Enkel des großen Karls fängt frisch zu ringen an, wo anderer Menschen Kinder mutlos enden. Zu spät, oh Gott, es ist zu spät. Ein Mann zu sein? Oh Karl, wie groß wird unsere Tugend, wenn unser Herz bei ihrer Übung bricht. Verdienen Sie, der Welt voranzugehen und opfern Sie, was keiner opferte. Sie zu erkämpfen, habe ich Riesenkraft, sie zu verlieren, keine. Die Liebe, das Herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, gehört den Reichen an, die Sie dereinst regieren sollen. Elisabeth war Ihre erste Liebe. Ihre zweite sei Spanien. Wie groß sind Sie. Ja, alles, was Sie verlangen, will ich tun, es sei. Ich schwöre Ihnen, schwöre Ewiges. Oh Himmel, nein! Nur ewiges Verstummen. Doch ewiges Vergessen nicht. Könnte ich von Carlos fordern, was ich selbst zu leisten nicht willens bin? Der König. Gott. Ich bleibe. Und wer wird dann das Opfer sein? Fort, fort, komm, Roderich, was darf ich mit mir nehmen? Die Freundschaft ihrer Mutter. Freundschaft, Mutter. So allein, Madame? Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich. Wo blieben Ihre Frauen? Mein gnädigster Gemahl. Warum allein? Wer hat das Hofamt bei der Königin? Ich selbst. Ich bin die Schuldige. Auf mein Geheiß entfernte sich die Fürstin Eboli. Auf Ihr Geheiß? Die Kammerfrau zu rufen, weil ich nach der Infantin mich gesehnt. Doch dies entschuldigt nur die erste Dame. Wo war die zweite, die Marquisin Mondekar? Ihre Majestät, ich fühle, dass ich strafbar bin. Deswegen vergönne ich Ihnen 10 Jahre Zeit, fern von Madrid darüber nachzudenken. Mondekar, den König haben Sie erzürnt, nicht mich. Drum nehmen Sie dies Denkmal meiner Gnade und dieser Stunde. Meiden Sie das Reich. Sie haben nur in Spanien gesündigt. In meinem Frankreich wischt man solche Tränen mit Freuden ab. Hier stehen die Vasallen meines Throns. Ich heiße der reichste Mann in der getauften Welt. Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter. Doch alles das besaß ein anderer schon, wird nach mir mancher andere noch besitzen. Das ist mein Eigen. Was der König hat, gehört dem Glück. Elisabeth, dem Philipp. Ich zähle die Großen meines Hofs. Der erste fehlt. Wo ist Don Carlos, mein Infant? Der Knabe Don Karl fängt an, mir fürchterlich zu werden. Allzu tief verehre ich meines Königs Majestät, als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Carlos heißem Blut, doch nichts von seinem Herzen. Graf von Lerma, ihr redet gut, den Vater zu bestechen. Des Königs Stütze wird der Herzog Alba sein, nichts mehr davon. Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden, es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Irrenden bekehren. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein. Mein ganzer Hof ist feierlich geladen. Kein Augenblick ist zu verlieren. Herzog von Alba sagt, man ist im Kabinett bereits zum Gouverneur ernannt. Gleich morgen verlange ich Audienz bei meinem Vater. Ich fordere dieses Amt für mich. Es ist die erste Bitte, die ich an ihn wage. Er kann sie mir nicht weigern. Er hat noch nie die Stimme der Natur gehört. Lass mich versuchen, Roderich, was sie auf meinen Lippen wird vermögen. Jetzt endlich höre ich meinen Carlos wieder. Jetzt sind Sie wieder ganz Sie selbst. Hier, meine Hand. Der meinige? Auf ewig und in des Worts verwegenster Bedeutung. So treu und warm wie heute dem Infanten auch dermaleinst dem König zugetan. Das schwöre ich Ihnen. Dann nur noch eine Bitte, nenn mich du. Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß, doch mir, dem Königssohn, ist es viel. Willst du mein Bruder sein? Dein Bruder. Jetzt zum König, ich fürchte nichts mehr. Arm in Arm mit dir. So fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken. Fand. Mein Vater, es ist nicht gut. Bei Gott nicht alles gut, nicht alles, was ein Priester sagt, nicht alles, was eines Priesters Kreaturen sagen. Ich bin nicht schlimm, mein Vater. Heißes Blut ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend. Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht, wenn auch oft wilde Wallungen mein Herz verklagen. Mein Herz ist gut. Dein Herz ist rein. Ich weiß es. Mein Vater, Versöhnung. Lass mich und steh auf. Versöhnung. Vollends Tränen, unwürdiger Anblick. Komm mit Schmach bedeckt aus meinen Schlachten. Meine Arme sollen geöffnet sein, dich zu empfangen. So verwerf ich dich. Die ewige Beglaubigung der Menschheit sind ja Tränen. Denkst du, den schweren Zweifel deines Vaters mit schönen Worten zu erschüttern? Ich will ihn tilgen, diesen Zweifel. Wer sind sie, die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Mönch dem Vater für den Sohn? Was wird ihm Alba geben? Die Männer, die du wagst zu schmähen, Vermessener, sind die geprüften Diener meiner Wahl. Und du wirst sie verehren. Nimmermehr. Was ihre Alba leisten, das kann auch Karl. Und Karl kann mehr. Ihr Carlos hätte sie geliebt. Mir graut vor dem Gedanken, einsam und allein. Auf einem Thron allein zu sein. Ich bin allein. Sie sind's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr. Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, nur hassen Sie mich nicht mehr. Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand mit einem teuern, vielgeliebten Sohn des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen, zu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet. Mein Vater, von diesem Erdenparadiese schwiegen sehr weislich Ihre Mönche. Oh, mein Sohn, du brichst dir selbst den Stab. Sehr reizend malst du ein Glück, das du mir nie gewährtest. Das richte der Allwissende. Sie selbst, Sie schlossen mich wie aus dem Vaterherzen von Ihres Zepters Anteil aus. Bis jetzt musste ich, der Erbprinz Spaniens, in Spanien ein Fremdling sein. Gefangener auf diesem Grund, wo ich einst Herr sein werde. War das gerecht? War's gütig? So heftig braust das Blut in deinen Adern, du würdest nur zerstören. Geben Sie mir zu zerstören, Vater, heftig braust's in meinen Adern. 23 Jahre und nichts für die Unsterblichkeit getan. Mein König, darf ich die Bitte auszusprechen wagen, die mich hierher geführt? Noch eine Bitte? Entdecke sie. Der Aufruhr im Brabant wächst drohend an. Der Starrsinn der Rebellen heißt starke, kluge Gegenwehr. Die Wut der Schwärmer zu bezähmen, soll der Herzog ein Heer nach Flandern führen, von dem König mit souveräner Vollmacht ausgestattet. Mir, mein König, mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben die Niederländer. Ich erkühne mich, mein Blut für ihre Treue zu verbürgen. Du redest wie ein Träumender. Dies Amt will einen Mann und keinen Jüngling. Will nur einen Menschen, Vater. Und das ist das Einzige, was Alba nie gewesen. Und Schrecken bändigt die Empörung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. Deine Seele ist weich, mein Sohn. Der Herzog wird gefürchtet. Steh ab von deiner Bitte. Wagen Sie's auf meine weiche Seele. Schicken Sie mich mit dem Heer nach Flandern. Auf meinen Knien bitte ich drum. Es ist die erste Bitte meines Lebens. Vater, vertrauen Sie mir, Flandern. Und zugleich mein bestes Kriegsheer deiner Herrschbegierde, das Messer meinem Mörder? Oh, mein Gott. Ist das die Frucht von dieser längst erbetenen großen Stunde? Schicken Sie mich so nicht weg. Ich kann's nicht fassen, nicht standhaft tragen wie ein Mann, dass Sie mir alles so verweigern. Ihr Alba und Ihr Domingo werden siegreich thronen, wo jetzt Ihr Kind im Staub geweint. So tödlich, Vater, verwunden Sie mich nicht. Zum Pfande, dass Sie mich ehren wollen, schicken Sie mich mit dem Heer nach Flandern. Wiederhole dies Wort nicht mehr. Bei deines Königs Zorn. Ich wage meines Königs Zorn und bitte zum letzten Mal, vertrauen Sie mir, Flandern. Ich soll und muss aus Spanien. Mein Hiersein ist Atemholen unter Henkers Hand. Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir, wie das Bewusstsein eines Mords. Wenn Sie mich retten wollen, schicken Sie mich ungesäumt nach Flandern! Solche Kranke wie du, mein Sohn, verlangen gute Pflege und wohnen unterm Aug des Arztes. Du bleibst in Spanien. Der Herzog geht nach Flandern. Vater! Unwiderruflich! Bleibt's bei der Entscheidung! Sie kam vom König. Mein Geschäft ist aus. Herzog Alba. Seit jede Stunde des Befehls gewährte ich, nach Brüssel abzugehen. Alles steht bereit, mein König. Eure Vollmacht liegt versiegelt schon im Kabinett. Indessen nehmt euren Urlaub von der Königin und zeiget euch zum Abschied dem Infanten. Mit den Gebärden eines Wütenden sah ich ihn eben diesen Saal verlassen. Auch eure königliche Majestät sind außer sich und scheinen tief bewegt. Vielleicht der Inhalt des Gesprächs? Der Inhalt war Herzog Alba. Gerne mag ich hören, dass Carlos meine Räte hasst. Doch mit Verdruss entdeck ich, dass er sie verachtet. Mein König, jetzt das... keine Antwort. Ich erlaube euch, den Prinzen zu versöhnen. Sire. Wer war es doch, der mich zum ersten Mal vor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hört ich euch und nicht auch ihn. Ich will die Probe wagen, Herzog. Künftig hin steht Carlos meinem Throne näher. Geht. Carlos. Ein Brief an mich? Wozu denn dieser Schlüssel? Und beides mir so heimlich überliefert, wo empfingst du das? Wer bist du denn? Ein Edelknabe von Ihrer Majestät, der Königin... Du bist des Todes halt! Ich weiß genug. Sie gab dir selbst den Brief? Mit eigenen Händen. Sie gab dir selbst den Brief? Den Brief gab dir der König? Gnädiger Prinz, verdiene ich diesen Argwohn? Dieser Schlüssel öffnet die hinteren Zimmer im Pavillon der Königin. Das Äußerste von allen stößt zeitweit seinem Kabinett. Wohin noch keines Horchers Fußtritt sich verloren, hier darf die Liebe frei und laut gestehen, was sie so lange winken nur vertraute. Erhörung wartet auf den Furchtsamen und schöner Lohn auf den bescheidenen Dulder. Ah, schön, wende mich der Königin. Die Königin erwartet euch, Herzog Alba. Majestät, der Herzog von Alba. Ich träume nicht. Das sind geschriebene Silben. Es ist wahr und wirklich. Ich bin geliebt. Ich bin es. Ja. Ich bin geliebt. Habe ich das je zu träumen mir getraut? Wo ist der Mensch, der sich so schnell gewöhnte, Gott zu sein? Prinz, hier ist der Ort nicht. Sie vergessen den König, meinen Vater. Das ist schrecklich. Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir. Ich war soeben nicht ganz bei mir. Jetzt geh, ich will mich finden. Geh, man darf uns hier nicht treffen. Höre! Was du mir künftig magst zu hinterbringen haben, sprich es nie mit Silben aus, vertraue es nie den Lippen. Die Luft, das Licht um uns ist Philipps Kreatur. Die tauben Wände stehen in seinem Soll. Man kommt. Herzog Alba? Prinz, dass Sie das rechte Zimmer noch nicht fehlen. Das ist der Herzog dein. Schon gut. Zwei Worte, gnädiger Prinz. Ganz recht, schon gut, ein andermal. Der Ort scheint freilich nicht der schicklichste. Vielleicht gefällt es eurer königlichen Hoheit auf ihrem Zimmer? Nur schnell, nur kurz. Was eigentlich hierher mich führt, ist eurer Hoheit untertänigen Dank für das Bewusste abzutragen. Dank? Mir Dank? Wofür? Dank von Herzog Alba? Denn kaum, dass sie das Zimmer des Monarchen verlassen hatten, ward mir angekündigt, nach Brüssel abzugehen. Brüssel? So. Wem sonst, mein Prinz, aus Ihrer gnädigen Verwendung bei des Königs Majestät, kann ich es zuzuschreiben haben? Mir? Mir ganz und gar nicht, mir wahrhaftig nicht. Sie reisen Sie mit Gott. Sonst nichts. Eure Hoheit hätten mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen. Doch schien es noch vor kurzem, als forderte das Schicksal dieser Länder Don Carlos eigene Gegenwart. Ich höre mit Verwunderung. Sie sind ein großer General. Wer weiß das nicht? Ich bin ein junger Mensch, so hat es auch der König gemeint. Der König hat ganz recht, ganz recht. Ich sehe es jetzt ein, ich bin vergnügt und also genug davon. Glück auf den Weg. Oh, ich zweifle nicht. Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören. Sie werden unseres gnädigsten Vertrauens sich wert zu machen wissen. Werd ich das in meines nichts durchbohrenden Gefühle? Sie sind empfindlich, Herzog. Und mit Recht. Es war, ich muss bekennen, wenig Schonung von meiner Seite, Waffen gegen Sie zu führen, die Sie nicht imstande sind, mir zu erwidern. Nicht imstande? Schade, dass mir es gerade jetzt an Zeit gebricht, den würdigen Kampf mit Alba auszufechten. Ein andermal. Prinz, wir verrechnen uns auf ganz verschiedene Weise. Sie zum Beispiel. Sie sehen sich um 20 Jahre später. Ich Sie um ebenso viel früher. An der Krone funkeln die Perle nur. Und freilich nicht die Wunden, mit denen sie errungen ward. Dies Schwert schrieb fremden Völkern spanische Gesetze. Es blitzte dem Gekreuzigten voran und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens auf diesem Weltteil Blutgefurchen vor. Gott richtete im Himmel, ich auf Erden. Gott oder Teufel gilt gleich viel. Sie waren sein rechter Arm. Ich weiß das wohl nichts mehr davon. Ich ehre meines Vaters Wahl. Mein Vater braucht einen Alba. Dass er diesen braucht, das ist es nicht, warum ich ihn beneide. Sie sind ein großer Mann, auch das mag sein, ich glaube es fast. Nur fürcht ich, kamen Sie um wenige Jahrtausende zu zeitig. Ein Alba, sollt ich meinen, war der Mann am Ende aller Tage zu erscheinen. Dann, wenn des Lasters Riesentrotz die Langmut des Himmels aufgezehrt, die reiche Ernte der Missetat in vollen Halmen steht und einen Schnitt der Sonderbeispiel fordert, dann stehen Sie an Ihrem Platz. Oh Gott, mein Flandern. Ich soll es jetzt nicht denken, still davon. Man spricht, Sie führten einen Vorrat Blutsentenzen im Voraus unterzeichnet mit. Oh mein Vater, wie schlecht verstand ich deine Meinung. Härte gab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft verweigertest, wo deine Alba glänzen. Es war der Anfang deiner Achtung. Prinz, dies Wort verdiente... Was? Doch davor schützt sie der Königssohn. Das fordert Blut, das Schwert gezogen, Herzog. Gegen wen? Das Schwert gezogen, ich durchstoße sie! Wenn es denn sein muss. Bloße Schwerter! Königin! Carlos! Königin. Versöhnung, Herzog. Alles sei vergeben, Versöhnung. Bei Gott, das ist doch seltsam. Er kommt. Sind Sie allein, Prinzessin Evoli? Mich wundert sehr, noch nicht hier zu finden. Doch er muss im Augenblick erscheinen. Muss er? Nun, so will er auch. So ist es ihr entschieden. Er folgt auf den Fersen. Still, still, ich höre kommen. Fort, es ist der Prinz. Prinzessin Evoli? Oh Gott. Oh, Prinz Carlos. Ja, wahrhaftig. Oh, wo bin ich? Ich habe das rechte Kabinett verfehlt. Prinzessin, verzeihen Sie, Prinzessin, ich fand den Vorsaal offen. Kann das möglich sein? Mich deucht ja doch, dass ich ihn selbst verschloss. Nein, das deucht Sie nur, das deucht Sie. Doch versichert. Wenn Sie irren, sich verschließen wollen, ja, das gebe ich zu, das glaube ich doch, verschlossen. Oh, schätzen muss ich den bescheidenen Mann, der einem Weib Beschämung zu ersparen, in solchen Lügen sich verstrickt. Prinzessin, ich fühle selber, dass ich nur verschlimmere. Wo ich verbessern will, ich Sohn des Unglücks. Dafür soll mich die Schleunigste entfernen. Prinz! Sie sind nicht fröhlich, guter Prinz. Sie leiden. Und der, wo er nur bemerkte, schon erobert. Der Mann, den die Natur zum Glück von Tausenden und wenigen mit gleichen Gaben schmückte. Er selber sollte elend sein. O Himmel, der du ihm alles, alles gabst. Warum? Warum denn nur die Augen ihm versagen, womit er seine Siege sieht? Carlos. Ich muss fort, muss eilends fort. Wohin? Was haben Sie? Setzen Sie sich zu mir. Weg mit diesen schwarzen Fieberfantasien. Wenn Sie sich selber offenherzig fragen, weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert? Und wenn es nun auch wüsste, sollte denn von allen Rittern dieses Hofs nicht einer, von allen Damen, keine, sie zu heilen, Sie zu verstehen, wollte ich sagen. Keine von allen würdig sein. Vielleicht die Fürstin von Evoli? Wahrhaftig? Geben Sie mir eine Bittschrift, ein Empfehlungsschreiben an meinem Vater. Geben Sie, man spricht, Sie gelten viel. Wahrscheinlich ist die Geschichte schon herum. Ich habe den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehen, um... bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Vater nicht. Der gute Vater besorgt, wenn ich Armeen kommandierte. Carlos, Sie spielen falsch. Belehren Sie mich endlich, Prinz. Ich stehe vor einem zauberisch verschlossenen Schrank, wo alle meine Schlüssel mich betrügen. Wie ich vor Ihnen. Endlich sei es denn. Ich muss einmal zu reden mich entschließen. Zu meinem Richter wähle ich Sie. Sie sind ein edler Mensch, ein Mann. Sie werden mich retten, Prinz. Ein frecher Günstling des Monarchen buhlt um meine Hand. Rui Gomez, Graf von Silva. Der König will, schon ist man handelseinig. Da, hier, dies Blatt kann diesen Heiligen entlarven. Wo soll ich Rettung finden, Prinz? Ich teile meine Freuden nicht. Einen nur wird meine Liebe glücklich machen, einen. Doch diesen einzigen zum Gott. Längst hätte ich diesen Hof verlassen, diese Welt verlassen, hätte in heiligen Mauern mich begraben. Doch ein einzig Band ist noch zurück, ein Band, das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ein Phantom vielleicht, doch mir so wert. Ich liebe und bin nicht geliebt. Sie sind's. So wahr ein Gott im Himmel wohnt, ich schwör's. Sie sind's und unaussprechlich. Sie schwören's? Oh, das war meines Engels Stimme, ja. Wenn freilich Sie es schwören, Karl, dann glaub ich's, dann bin ich's. Ich stehe ganz Ohr, ganz Auge, ganz Entzücken, ganz Bewunderung, süßes, seelenvolles Mädchen, anbetungswürdiges Geschöpf. Ich leugne es nicht, ich liebe. Böser Mensch, so schwer ist das Geständnis dir geworden. Beweinenswürdig musst ich sein, wenn du mich liebenswürdig finden solltest. Prinzessin, wo sind Sie jetzt? Solches Spiel mit mir zu treiben, sogar den Schlüssel zu verleugnen. Schlüssel, Schlüssel. Ja, so? So war's? Nun merke ich... Oh mein Gott! So tief herabgestürzt von allen meinen Himmeln. Oh, das ist schrecklich. Was entdecke ich? Oh Gott! Ich bin nicht schuldig, Fürstin. Leidenschaft. Ein unglückseliger Missverstand. Bei Gott, ich bin nicht schuldig. Abscheulich. Weg aus meinen Augen, um Gottes Willen, aus meinen Augen. Meinen Brief und meinen Schlüssel geben Sie mir wieder. Was für einen Brief? Den Sie vorhin von mir bekamen, den vom König. Von wem? Vom König und an wen? An Sie? Den Brief heraus damit. Ich muss ihn wiederhaben. Vom König Briefe und an Sie? Den Brief im Namen aller Heiligen. Der Brief? Der Brief? Des Todes, geben Sie. Der Brief, der kam vom König? Ja, Prinzessin. Das ändert freilich alles schnell. Das ist ein unschätzbarer, schwerer, teurer Brief, den alle Kronen Philipps einzulösen zu leicht, zu nichts bedeutend sind. Den Brief behalten! Prinz! Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie. Er geht. Da stehe ich. Verstoßen. Verworfen. Er liebt. Er hat es selbst bekannt. Er liebt, was er nicht sollte. Er fürchtet die Entdeckung. Vor dem König verkriecht sich seine Leidenschaft. Warum vor diesem? Oder ist der Vater nicht, was er im Vater fürchtet? Was kann denn er dabei eher zu gewinnen haben, wenn der König der Königin die... Jetzt! Endlich! Jetzt! Jetzt gehen mir die Augen auf. Sie hatten sich lange geliebt, ehe der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz. Sie also. Ich kann's nicht glauben. Er nimmt den Schlüssel an, den, wie er sich beredet, die Königin ihm zugeschickt. Kommt, kommt wahrlich, kommt. So traut er Philipps Frau die rasende Entschließung zu. Wie kann er, wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag. Ich betete sie an. Das fordert Rache. Der König wisse den Betrug. Ja, recht. Das ist ein Weg zu seinem Ohre. Zu Ihren Befehlen, gnädige Prinzessin. Sie haben, wie ich sehe, noch einen Zeugen bei sich? Den Herzog von Alba. Gnädige Prinzessin, der eine wichtige Entdeckung, die er heute gemacht... Welche Entdeckung? Es war ein einziger Blick. Prinz Carlos und ich begegneten diesen Mittag uns im Vorgemach der Königin. Ich werde beleidigt. Wir erhitzen uns, der Streit wird etwas laut, wir greifen zu den Schwertern. Die Königin wirft sich zwischen uns und sieht mit einem Blick den Prinzen an. Sein Arm erstarrt, er ist verschwunden. Er und die Königin sind eins. Kommen wir zuvor. In eine Schlinge stürzen beide. Jetzt ein Wink, dem Könige gegeben. Ihre Blicke reichen sehr weit. Genug. Ich schone sie nicht länger. Den König, ganz Spanien hat sie betrogen. Sie liebt. Wir wissen, dass sie liebt. Ich bringe Beweise, die sie zittern machen sollen. Es kostet mich einen ungeheuren Preis. Doch das entzückt mich. Das ist mein Triumph. Doch sie noch einen größeren. Die Augenblicke sind kostbar. Jede nächste Stunde kann mir der Befehl zum Abmarsch bringen. Ob sich Briefe finden ließen? Briefe von dem Infanten abgefangen müssten hier Wirkung tun. Sie schlafen doch, Prinzessin, in demselben Gemache mit der Königin. Zunächst an diesem. Haben Sie bemerkt, wo sie den Schlüssel zur Schatulle gewöhnlich zu bewahren pflegt? Ja, der Schlüssel wäre zu finden, denke ich. Die Königin wünscht, die Prinzessin Eboli zu sprechen. Oh, Prinzessin Eboli zu ihrer Majestät. Man fragt nach mir, die Königin verlangt mich. Wir sehen uns wieder. Herzog, diese Rosen und ihre Schlachten. Und dein Gott, so will ich den Blitz erwarten, der uns stürzen soll. Die Lichter schon herabgebrannt, doch nicht schon Tag. Ich bin um meinen Schlummer. Dass sie sonst Schwärmerin gewesen, wer kann's leugnen? Nie konnte ich ihr Liebe geben. Und dennoch schien sie Mangel je zu fühlen? So ist's erwiesen. Sie ist falsch. Befinden sich Ihre Majestät nicht wohl? Im linken Pavillon war Feuer. Hörtet ihr den Lärm nicht? Nein. Ihre Majestät. Nein? Wie? Und also hätte ich nur geträumt? Schläft auf jenem Flügel nicht die Königin? Ja, Ihre Majestät. Man soll die Wachen künftig dort verdoppeln, hört ihr? Ihr prüft mich mit den Augen. Ich entdecke ein brennend Auge, das um Schlummer bittet. Nur zwei kurze Morgenstunden Schlafes? Schlaf. Solange der König schläft, ist er um seine Krone, der Mann um seines Weibes Herz. Ruft Herzog Alba. Ruft Herzog Alba. Ruft Herzog Alba. Tretet näher, Graf. Ist's wahr? Oh, eines Pulses Dauer nur Allwissenheit. Schwört mir, ist's wahr? Ich bin betrogen? Bin ich's? Ist es wahr? Mein großer, mein bester König. König, König nur und wieder König, keine bessere Antwort. Was wäre wahr, mein König? Nichts. Nichts. Verlasst mich, geht. Ein mir so überraschender Befehl zu dieser außerordentlichen Stunde? Also wirklich wahr. Ich habe keinen treuen Diener. Wie? Ich bin aufs Tödlichste gekränkt, man weiß es. Und niemand, der mich warnte. Eine Kränkung, die meinem König gilt und meinem Augen ging? Nimm diesen Brief. Erkennt ihr diese Hand? Es ist Don Carlos' Hand. Das ist zu viel. Das habe ich nicht gewusst. Das nicht. Ich also bin der Letzte. Der Letzte durch mein ganzes Reich. Ihnen bekenne ich mich schuldig, gnädigster Monarch. Ich schäme mich einer feigen Klugheit, die mir dazu schweigen riet, wo meines Königs Ehre... Steht auf. Ihr habt mein königliches Wort. Steht auf. Sprecht unerschrocken. Ihre Majestät besinnen sich vielleicht noch jenes Vorfalls im Garten zu Aranjuez. Sie fanden die Königin von allen ihren Damen verlassen, mit zerstörtem Blick, allein. Der Prinz war dort gewesen. Dort gewesen. Und sie weinte, als ich Befremdung blicken ließ. Sie machte vor meinem ganzen Hofe mir erröten. Erröten vor mir selbst. Bei Gott, ich stand wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend. Lass mich einen Augenblick allein. Mein König, selbst das entscheidet noch nicht ganz. Oh, es ist klarer als das Licht, was ich schon lange Zeit vorausgewusst. Der Frevel begann schon da, als ich von euren Händen sie in Madrid zuerst empfing. Da fing es an, das falsche Spiel. Dem Prinzen starb eine Braut in seiner jungen Mutter. Sie war gefasst auf Liebe und empfing ein Diadem. Ihr unterscheidet sehr, sehr weise, Herzog. Ich bewundere eure Beredsamkeit. Ich danke euch. Ihr habt recht. Die Königin hat sehr gefehlt, mir Briefe von diesem Inhalt zu verbergen, mir die strafbare Erscheinung des Infanten im Garten zu verheimlichen. Sie hat aus falscher Großmut sehr gefehlt. Ich werde sie zu bestrafen wissen. Euer Herzog bedarf ich jetzt nicht mehr. Tretet ab. Sollte ich durch meinen Eifer Eure Majestät zum zweiten Mal missfallen haben? Lasst Domingo kommen. Kaplan Domingo, Sie? Ich vergebe es euch, Herzog, dass ihr beinahe 2 Minuten lang mich ein Verbrechen hättet fürchten lassen, das gegen euch begangen werden kann. Der Kaplan, Sie. Wie vorerstaunlich, Eure Majestät, so ruhig, so gefasst zu sehen. Erstaunt ihr? Der Vorsicht sei es gedankt, dass meine Furcht doch also nicht gegründet war. Was war zu fürchten? Ihre Majestät, ich darf nicht bergen, dass ich allbereits um ein Geheimnis weiß. Habe ich denn schon den Wunsch geäußert, es mit euch zu teilen? Mein Monarch, zu spät beweint Prinzessin Eboli die Tat, von der sie Ursache hat, die fürchterlichsten Folgen für ihre Königin zu ahnen. Wirklich? Das gute Herz. Redet offen mit mir. Was soll ich glauben? Was beschließen? Von eurem Amte fordere ich Wahrheit. Sire, wenn meines Standes Mildigkeit mir auch der Schonung süße Pflicht nicht auferlegte, doch würde ich Eure Majestät beschwören, um ihrer Ruhe willen sie beschwören, bei dem Entdeckten stillzustehen. Was jetzt bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Wort des Königs, und die Königin hat nie gefehlt. Der Wille des Monarchen kann die Gerüchte mächtig niederschlagen. Gerüchte? Lügen. Verdammenswerte Lügen. Ich beschwöre es. Doch freilich gibt es Fälle, wo der Glaube des Volks, und wäre noch so unerwiesen, Kaplan. Noch einmal, Sire, das Volk kann irren. Und es irrt gewiss. Was es behauptet, darf den König nicht erschüttern. Was? Muss ich so lange um einen Tropfen Gift euch bitten? Das Volk denkt an den Monat noch zurück, der Eure königliche Majestät dem Tode nahe brachte. 30 Wochen nach diesem ließ es von der glücklichen Entbindung... Herzog Alba! Ich erstaune Sie. Herzog Alba! Ihr seid ein Mann! Schützt mich vor diesem Priester! Wenn wir voraus es hätten wissen können, dass diese Nachricht an den Überbringer geahndet werden sollte. Ich war seit ihr vom Tode kaum erstanden, als sie sich Mutter fühlte. Wie, das war ja damals, wenn ich anders mich nicht irre, als ihr den heiligen Dominikus in allen Kirchen für das hohe Wunder lobtet, das er an mir gewirkt. Was damals Wunder gewesen, ist es jetzt nicht mehr? So habt ihr damals oder heute mir gelogen. An was verlangt ihr, dass ich glauben soll? Oh, ich durchschau euch. Wäre das Komplott schon damals reif gewesen, ja, dann war der Heilige um seinen Ruhm. Komplott. Ich bin der Bogen, bildet ihr euch ein, den man nur spannen dürfte nach Gefallen? Noch habe ich meinen Willen auch. Und wenn ich zweifeln soll, so lasst mich wenigstens bei euch den Anfang machen. Ich will die Großen meines Königreichs versammeln und selber zu Gerichte sitzen. Tretet heraus vor allen, habt ihr Mut, und klaget als eine Buhlerin sie an. Sie soll des Todes sterben, ohne Rettung. Sie und der Infant soll sterben. Aber merkt euch, kann sie sich reinigen? Ihr selbst. Wollt ihr die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren? Entschließet euch. Ihr wollt nicht. Ihr verstummt. Ihr wollt nicht. Ich will es. Das ist kühn. Doch mir fällt ein, dass ihr in scharfen Schlachten euer Leben an etwas weit Geringeres gewagt, mit eines Würfelspielers Leichtsinn. Euer Opfer verwerf ich. Geht. Jetzt gib mir einen Menschen. Gute Vorsicht. Du hast mir viel gegeben. Schenke mir jetzt einen Menschen. Ich bitte dich um einen Freund. Die Gehilfen, die du mir zugeordnet hast, was sie mir sind, weißt du. Ich brauche Wahrheit. Nur Namen stehen hier und nicht einmal Erwähnung des Verdienstes, dem sie den Platz auf dieser Tafel danken. Und was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Graf Egmont, was will der hier? Der Sieg bei Saint-Quentin ist längst verwirkt. Ich werf ihn zu den Toten. Marquis von Posa. Posa. Posa. Kann ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen und zweifach angestrichen. Ein Beweis, dass ich zu großen Zwecken ihn bestimmte. Und war es möglich, dieser Mensch entzog sich meiner Gegenwart bis jetzt? Vermied die Augen seines königlichen Schuldners. Bei Gott, im ganzen Umkreis meiner Staaten der einzige Mensch, der meiner nicht bedarf. Besäße er Habsucht oder Ehrbegierde, er wäre längst vor meinem Thron erschienen. Wer mich entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben. Nicht, das kann nicht sein. Sie irren sich im Namen. Und was will er denn von mir? Ich will Sie kennenlernen. Ja, bloß Neugier wegen? Oh, dann schade um den verlorenen Augenblick. Das Leben ist so erstaunlich schnell dahin. Ich übergebe Sie Ihrem guten Stern. Nützen Sie so gut Sie können diesen Augenblick und sich selber scheiden Sie es zu, geht er verloren. Wohlgesprochen, Herzog. Nützen muss man den Augenblick, der einmal nur sich bietet. Den Zufall gibt die Vorsehung. Zum Zwecke muss ihn der Mensch gestalten. So könnte, was erst so grillenhaft mir schien, sehr zweckvoll und sehr besonnen sein. Sein oder nicht gleich viel. In diesem Glauben will ich handeln. Ihr machtet um meine Krone euch verdient. Warum entzieht ihr euch meinem Dank? Ich bin nicht gesonnen, in meiner Diener Schuld zu stehen. Er bittet euch eine Gnade. Ich genieße die Gesetze. Dies Recht hat auch der Mörder. Wie viel mehr der gute Bürger. Siehe, ich bin zufrieden. Stolz willig den Spanier. Ihr tratet aus meinen Diensten, höre ich. Das tut mir leid. Wenn solche Köpfe feiern, wie viel Verlust für meinen Staat? Ich fühle mit demutsvoller Dankbarkeit die Gnade, die Eure königliche Majestät durch diese stolze Meinung auf mich häufen. Doch... Ihr bedenket euch? Ich muss gestehen, Sire, sogleich nicht vorbereitet, was ich als Bürger dieser Welt gedacht, in Worte Ihres Untertans zu kleiden. Nun? Ich kann nicht Fürstendiener sein. Ich liebe die Menschheit. Und in Monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst. Dies Feuer ist lobenswert. Ihr möchtet Gutes stiften. Suchet euch den Posten aus in meinen Königreichen, der euch berechtigt, diesem edlen Triebe genug zu tun. Ich finde keinen. Wie? Was Eure Majestät durch meine Hand verbreiten, ist das Menschenglück? Ist das dasselbe Glück, das meine reine Liebe den Menschen gönnt? Vor diesem Glücke würde die Majestät erzittern. Nein, mich wählen Sie nicht, hier Glückseligkeit, die Sie uns prägen, auszustreuen. Ich kann nicht Fürstendiener sein. Ihr seid ein Protestant. Ihr Glaube hier ist auch der meinige. Ich werde missverstanden. Das war es, was ich fürchtete. Das Jahrhundert ist meinem Ideal nicht reif. Ich bin gefährlich, weil ich über mich gedacht. Ich lebe ein Bürger derer, welche kommen werden. Bin ich der Erste, der euch von dieser Seite kennt? Von dieser? Ja. Neu zum wenigsten ist dieser Ton. Die Schmeichelei erschöpft sich, nachzuahmen erniedrigt einen Mann vom Kopf. Auch einmal die Probe von dem Gegenteil. Warum nicht? Das Überraschende macht Glück. Siehe. Jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. So viele reiche, blühende Provinzen. Ein kräftiges, ein großes Volk und auch ein gutes Volk. Und Vater dieses Volkes, das dachte ich, das muss göttlich sein. Da stieß ich auf verbrannte menschliche Gebeine. Sie haben recht, Sie müssen. Dass Sie können, was Sie zu müssen eingesehen, hat mich mit schaudernder Bewunderung durchdrungen. Seht in meinem Spanien euch um. Hier blüht des Bürgers Glück in nie bewölktem Frieden. Und diese Ruhe gönn ich den Flamändern. Die Ruhe eines Kirchhofs. Und sie hoffen zu endigen, was sie begannen, hoffen der Christenheit gezeitigte Verwandlung, den allgemeinen Frühling aufzuhalten, der die Gestalt der Welt verjüngt. Sie wollen allein in ganz Europa sich dem Rade des Weltverhängnisses, das unaufhaltsam in vollem Laufe rollt, entgegenwerfen, mit Menschenarm in seine Speichen fallen. Sie werden nicht. Schon flohen Tausende aus ihren Ländern. Der Bürger, den sie verloren für den Glauben, war ihr Edelster. Mit offenen Mutterarmen empfängt die Fliehenden Elisabeth. Und furchtbar blüht durch Künste unseres Landes Britannien. Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit und säen Tod. Ein so erzwungenes Werk wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben sie gebaut. Umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen. Umsonst ein großes königliches Leben zerstörenden Entwürfen hingeopfert. Der Mensch ist mehr als sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen und wieder fordern sein geheiligt Recht. Wer hat euch dessen so gewiss gemacht? Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie großmütig wie der starke Menschenglück aus Ihrem Füllhorn strömen. Geister reifen in Ihrem Weltgebäude. Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie von Millionen Königen ein König. Gehen Sie Europens Königen voran. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Sonderbarer Schwärmer. Steht auf. Aber flieht meine Inquisition. Es sollte mir leid tun. Wirklich? Sollte es das? Ich habe solch einen Menschen nie gesehen. Nein. Nein, Marquis, ich will nicht Nero sein. Nicht alle Glückseligkeit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, ihr sollet unter meinen Augen fortfahren dürfen, Mensch zu sein. Und meine Mitbürger hier und ihre Untertanen hier, in ihrem Flandern sind 1000 bessere als ich. Nur sie... Darf ich es frei gestehen, großer König? Sie sehen jetzt unter diesem sanfteren Bilde vielleicht zum ersten Mal die Freiheit. Nichts mehr von diesem Inhalt, junger Mann. Ich weiß, ihr werdet anders denken, kennet ihr den Menschen erst wie ich. Doch hätte ich euch nicht gern zum letzten Mal gesehen. Wie fange ich es an, euch zu verbinden? Lassen Sie mich, wie ich bin. Was wäre ich Ihnen, Sire, wenn Sie auch mich bestechen? Diesen Stolz ertrage ich nicht. Ihr seid von heute an in meinen Diensten. Keine Einwendung, ich will es haben. Aber wie? Was wollte ich denn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier finde ich noch etwas mehr. Ihr habt auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Hause? Ich verstehe euch. Doch wäre ich auch von allen Vätern der Unglücklichste, kann ich nicht glücklich sein als Gatte. Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, wenn der Besitz der liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht zu diesem Namen geben, Sire, so sind Sie der Glücklichste durch Beise. Nein, ich bin's nicht. Und dass ich nicht bin, habe ich tiefer nie gefühlt als eben jetzt. Der Prinz denkt edel und gut. Ich habe ihn anders nie gefunden. Ich aber habe es. Was er mir genommen, kann keine Krone mehr ersetzen. Eine so tugendhafte Königin. Wer kann es wagen, Sire? Die Welt, die Lästerung, ich selbst. Hier liegen Zeugnisse, die ganz unwidersprechlich sie verdammen. Andere sind noch vorhanden, die das Schrecklichste mich fürchten lassen. Aber, Marquis, schwer, schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben. Wer klagt sie an? Wenn sie... Sie fähig sollte gewesen sein, so tief sich zu entehren. Oh, wie viel mehr ist mir zu glauben dann erlaubt, dass eine Eboli verleumdet. Hasst nicht der Priester meinen Sohn und sie? Und weiß ich nicht, dass Alba Rache brütet? Mein Weib ist mehr wert als sie alle. Sire, und etwas lebt noch in des Weibes Seele, das über allen Schein erhaben ist. Und über alle Lästerung. Es heißt weibliche Tugend. Ja, das sage ich auch. Ihr kennt den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir schon längst gemangelt. Ihr seid gut und kennet doch den Menschen auch. Drum hab ich euch gewählt. Mich, Sir? Ihr standet vor eurem Herrn und habt nichts für euch selbst erbeten. Nichts. Das ist mir neu. Ihr werdet gerecht sein. Leidenschaft wird euren Blick nicht irren. Dränget euch zu meinem Sohn, erforscht das Herz der Königin. Ich will euch Vollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und jetzt verlasst mich. Kann ich es mit einer erfüllten Hoffnung? Dann ist dieser Tag der schönste meines Lebens. Er ist kein Verlorener in dem meinigen. Graf Lerma, der Ritter, wird künftig ungemeldet vorgelassen. Wie darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom König? Dünkt das Ihre Majestät so sonderbar? Mir ganz und gar nicht. Marquis, Sie sind der Träumer nicht, der etwas unternehme, was nicht geendigt werden kann. Das eben wäre noch die Frage, denke ich. Marquis, was von Ihnen mich fast befremden könnte, wäre... Zweideutelei, kann es sein. Unredlichkeit zum wenigsten. Ich will mich gern bescheiden, Marquis, nicht zu wissen, was mir vielleicht Geheimnis bleiben muss. Das muss es, meine Königin. Die Gefahr mag auf und untergehen um Sie her. Sie sollen es nie erfahren. Alles dies ist ja nicht so viel wert, den goldenen Schlaf von eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Carlos. Er muss mich sprechen, sagt er. Das sag ich auch. Wird es ihn glücklich machen, wenn er mit seinen Augen sieht, dass ich es auch nicht bin? Nein. Aber tätiger soll es ihn machen und entschlossener. Wie? Der Herzog Alba ist ernannt nach Flandern. Ernannt, so höre ich. Widerrufen kann der König nie. Wir kennen ja den König. Doch wahr ist auch, hier darf der Prinz nicht bleiben. Hier nicht. Jetzt vollends nicht. Und Flandern darf nicht aufgeopfert werden. Wissen Sie es zu verhindern? Ja. Vielleicht. Das Mittel ist fast so schlimm als die Gefahr. Der Name freilich, den es führen wird, klingt etwas rau. Rebellion. Er soll dem König ungehorsam werden, soll nach Brüssel heimlich sich begeben, wo mit offenen Armen die Flamänder ihn erwarten. Alle Niederlande stehen auf seine Losung auf. Die gute Sache wird stark durch einen Königssohn. Er mache den spanischen Thron durch seine Waffen zittern. Was in Madrid der Vater ihm verweigert, wird er in Brüssel ihm bewilligen. Der Plan, den Sie mir zeigen, erschreckt und reizt mich auch zugleich. Der Prinz muss handeln. Lebhaft fühle ich das. Die Rolle, die man hier in Madrid ihn spielen sieht, drückt mich an seiner Stadt zu Boden. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Marquis. Er muss handeln. So darf ich zu der Zusammenkunft ihm Hoffnung geben. Zwei Zeilen sind für jetzt genug. Marquis, rechnen Sie auf meinen stillen Anteil. Oh, ich wusste es. Ich musste hier verstanden werden. Sind wir ungestört, das haben Sie mir zu entdecken. Eure Hoheit hatten an diesem Hof einen Freund. Den ich nicht wüsste. Wie, was wollen Sie damit? So muss ich um Vergebung bitten, dass ich mehr erfuhr, als ich erfahren durfte. Doch, Eure Hoheit, zur Beruhigung, ich habe es wenigstens von treuer Hand, denn kurz, ich habe es von mir selbst. Und wem ist denn die Rede? Marquis Posa. Nun? Er war beim König. So? Zwei volle Stunden und in sehr heimlichem Gespräch. Wahrhaftig. Ihren Namen, Prinz, hörte ich zu öfteren Malen. Ja, hoffentlich kein schlimmes Zeichen. Als der Marquis weggegangen, empfing ich den Befehl, ihn künftig unangemeldet vorzulassen. Das ist wirklich viel. Ach, ganz ohne Beispiel, Prinz. Solange mir denkt, dass ich dem König diene. Viel. Wahrlich viel. Den Marquis habe ich zwar als Mann von Ehre stets gekannt. Ist er es noch, so macht mein Zweifel ihn nicht schlechter. Und Sie, mein Prinz, gewinnen doppelt. Dreifach gewinne ich. Edler, würdiger Mann. Ich sehe um einen Freund mich reicher und es kostet mir den ich schon besaß. Geht, Graf Lerma, geht. Karl! Karl! Ach, du bist's. Ich eile, komm bald nach. Bleib! Wenn man uns überfiele. Man wird doch nicht, es ist sogleich geschehen. Die Königin... Du warst bei meinem Vater? Er ließ mich rufen, ja. Nun? Es ist richtig. Du wirst sie sprechen. Und der König, was will denn der König? Der nicht viel Neugierde, was weiß ich, er bot mir Dienste an. Die du doch abgelehnt. Versteht sich. Und wie kam der auseinander? Ziemlich gut. Von mir war also wohl die Rede nicht. Von dir doch, ja, im Allgemeinen. Hier, vorläufig, mein Souvenir. Zwei Worte von der Königin. Engel des Himmels. Sie schreibt, dass ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten soll. Was kann sie damit meinen, weißt du nicht? Wenn ich's auch wüsste, Karl. Bist du auch jetzt gestimmt, es anzuhören? Wie, Roderich? Was glaubst du? Oh, ich fühle, wovon ich mich entwöhnen muss. Ja, einst. Einst war es ganz anders. Da warst du so reich, so warm, so reich. Ein ganzer Weltkreis hatte in deinem weiten Busenraum. Das alles ist nun dahin von einer Leidenschaft, von einem kleinen Eigennutz verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Träne dem ungeheuren Schicksal der Provinzen, nicht einmal eine Träne mehr. Oh Karl, wie arm bist du, wie bettelarm geworden. Seitdem du niemand liebst als dich. Ich weiß, dass du mich nicht mehr achtest. Nicht so, Karl. Ich war zerstreut. Vergib mir, Roderich. Zerstreut? Wodurch? Durch. Ich weiß selber nicht. Dein Souvenir ist also mein? Nicht ganz. Vielmehr bin ich gekommen, mir sogar deins auszubitten. Meins? Wozu? Und was du etwa sonst an Kleinigkeiten, die in keines dritten Hände fallen dürfen, an Briefen oder abgerissenen Konzepten bei dir führst. Kurz, deine ganze Brieftasche, auf alle Fälle. Bei mir sucht sie doch niemand. Das ist doch seltsam. Woher auf einmal... Sei ganz ruhig, es ist Behutsamkeit vor der Gefahr. So habe ich es nicht gemeint. So wahrlich nicht, dass du erschrecken solltest. Verwahr sie gut. Das werde ich. Oder ich. Ich gab dir viel. Noch immer nicht so viel, als ich von dir schon habe. Und jetzt leb wohl. Oder ich. Das kann mein Vater nicht. Nicht wahr, mein Roderich? Das kann er nicht. Leb wohl. Wäre es möglich? Misstrauen gegen seinen Freund? Nein, es ist Lästerung. Ich kann dir es nicht ersparen, Karl. Und länger muss ich noch deine gute Seele quälen. Warum dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen, die über seinem Scheitel hängt? Genug, dass ich sie still an dir vorüberführe. Und wenn du aufwachst, heller Himmel ist. Mein Herr und mein Gemahl, ich bin gezwungen, vor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen. Gerechtigkeit? Unwürdig sehe ich mir an diesem Hof begegnet. Meine Schatulle ist erbrochen. Was? Und Sachen von großem Wert für mich daraus verschwunden. Von großem Wert für Sie? Doch, stehen Sie auf. Nicht eher, mein Gemahl, bis Sie durch ein Versprechen sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Arms, zu meiner Genugtuung den Täter mir zu stellen. Wo nicht... von einem Hofstaate mich zu trennen, der meinen Dieb verbirgt. Stehen Sie doch auf, in dieser Stellung stehen Sie auf. Dass er von Range sein muss, weiß ich. Denn in der Schatulle lag an Perlen und Diamanten weit über 1 Million. Und er begnügte sich mit Briefen. Die ich doch... recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe und ein Medaillon von dem Infanten. Und das sagen Sie mir mit dieser Stirne? Ich denke, Sie erinnern sich der Briefe, die mit Bewilligung von beiden Kronen Don Carlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl gewesen? Ja. Dann habe ich niemand anzuklagen und niemand weiter zu bedauern, niemand als Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, bei welcher solche Mittel sich verlohnen. Die Sprache kenne ich. Doch, Madame, zum zweiten Male soll sie mich nicht täuschen, wie in Aranjuez sie mich getäuscht. Die engelreine Königin, die damals mit so viel Würde sich verteidigt, jetzt kenne ich sie besser. Kurz also und ohne Hinterhalt, Madame, ist zwar noch wahr, dass Sie mit niemand dort gesprochen, mit niemand... Ist das wirklich wahr? Mit dem Infanten habe ich gesprochen. Ja. Ja? Nun, so ist's am Tage. Es ist offenbar. Warum verleugneten Sie mir? Weil ich es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart der Höflinge auf delinquenten Weise verhören mich zu lassen. Ich gestattete dem Prinzen die Zusammenkunft, um die er dringend bat. Ich tat es, mein Gemahl, weil ich es wollte. Denn warum soll ich es verbergen, Sire? Ich schätze ihn sehr und lieb ihn als meinen teuersten Verwandten, der einst wert befunden worden, einen Namen zu führen, der mich mehr anging. Ich habe noch nicht recht einsehen lernen, dass er mir gerade darum fremder sollte sein als jeder andere. Weil er ehedem, vor jedem anderen, teuer mir gewesen. Elisabeth, Sie haben in schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so kühn. Doch fürchten Sie desto mehr, was bis zu Schwäche mich gebracht, kann auch zu Raserei mich führen. Was hab ich denn begangen? Wenn es ist, doch ist, wenn ich der Hintergangene bin, ich kann auch über diese letzte Schwäche siegen. Ich kann's und will's. Dann wehe mir und Ihnen, Elisabeth. Was hab ich denn begangen? Dann meinetwegen fließe Blut. So ist es gekommen. Gott. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Ich ehre keine Sitte und keine Stimme der Natur und keinen Vertrag der Nationen mehr. Wie sehr beklag ich Eure Majestät? Beklagen? Das Mitleid einer Buhlerin? Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Gott, was ist das? Welch fürchterlicher Zufall. Blut, stehen Sie auf. Man kommt, man überrascht uns. Stehen Sie auf, soll sich mein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden. Königin, was ist das? Man bringe die Königin nach Hause. Ihr ist übel. Oh, meine Königin. Königin, Tränen und auf ihrem Gesicht ist Blut. Das sind die Teufel Wunder, die mich verleitet haben. Ihr Gaben, was wir die haben. Die Hölle dank es euch. Ich habe, was mich reut, getan. Ist der Monarch zu sprechen? Ah, da ist er. Seid mir willkommen, Marquis. Eurer Herzog bedarf ich jetzt nicht mehr. Verlasst uns. Majestät. Siehe, dem Manne, der in 20 Schlachten dem Tod für Sie entgegenging, fällt es doch hart, sich so entfernt zu sehen. Was ihr in wenig Stunden mir gewesen, war er in einem Menschenalter nicht. Was bringt ihr mir? Wichtige Entdeckungen, die ich gemacht, verändern der Sache ganze Lage. Nun? Ich fand Gelegenheit, des Prinzen Portefeuille mit einigen Papieren wegzunehmen, die, wie ich hoffe, einiges Licht... Ein Schreiben vom Kaiser, meinem Vater. Wie, von dem ich nie gehört zu haben, mich entsinne. Der Plan zu einer Festung, abgerissene Gedanken aus dem Tacitus. Und was denn hier, die Hand soll ich doch kennen. Es ist von einer Dame, dieser Schlüssel, die hinterm Zimmer im Pavillon der Königin. Hier darf die Liebe frei... Erhörung, schöner Lohn, satanische Verräterei, jetzt kenne ich sie, ist es, es ist ihre Hand. Die Hand der Königin? Der Prinzessin von Eboli. Marquis, ich sehe mich in fürchterlichen Händen. Dies Weib, ich will es nur gestehen, Marquis, dies Weib erbrach der Königin Schatulle. Die erste Warnung kam von ihr. Wer weiß, wie viel der Mönch darum wissen mag. Marquis, ich fange an zu fürchten, dass ich meiner Gemahlin doch zu viel getan. Wenn zwischen dem Prinzen und der Königin geheime Verständnisse gewesen sind, so waren sie sicherlich von weit, weit anderem Inhalt, als dessen man sie angeklagt. Die Königin hat Ehrgeiz. Ob von dem Infanten nichts Schlimmeres zu fürchten. Ihr haftet mir für ihn. Wenn Eure Majestät mich fähig halten, dieses Amt zu führen, so muss ich bitten, es uneingeschränkt und ganz in meine Hand zu übergeben. Ein... geheimer Verhaftsbefehl, den Eure Majestät in meine Hände niederlegen, mich im Augenblicke der Gefahr sogleich desselben zu bedienen. Und es bliebe vors erste Staatsgeheimnis. Das Reich ist auf dem Spiele. Außerordentliche Mittel erlaubt die dringende Gefahr. Hier, Marquis, euch brauche ich keine Schonung zu empfehlen. Es ist aufs Äußerste, mein König. Geht. Geht, lieber Marquis. Ruhe meinem Herzen und meine Nächten Schlaf zurückzubringen. Sie suche ich eben, Graf Lerma. Und ich Sie, mein Prinz. Es ist wahr. Um Gottes Willen ist es wahr. Was denn? Das Mann aus seinem Zimmer blutig Sie getragen. Sie fiel ohnmächtig hin und ritzte sich im Fallen. Sonst war es nichts. Sonst hat es nicht Gefahr. Nicht für die Königin. Doch desto mehr für Sie. Für meine Mutter nicht, nun Gott sei Dank. Prinz, eine Warnung gab ich Ihnen heute, die Sie verachtet haben. Nützen Sie die zweite besser. Wie? Wenn ich mich anders nicht irre, Prinz, sah ich vor wenigen Tagen ein Portefeuille von himmelblauem Samt mit Gold durchwirkt in Ihrer Hand. So eins besitze ich, ja. Nun? Als ich vorhin ganz unvermutet ins Kabinett des Königs trat, glaubte ich, das Nämliche in seiner Hand zu sehen. Und Marquis Posa stand bei ihm. Das ist nicht wahr. Prinz, ich ehre den Schmerz, der Sie unbillig macht. Gott. Gott. Ich war ihm teuer wie seine eigene Seele. Das weiß ich. Das haben 1000 Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm das Vaterland nicht teurer sein als einer? Sein Busen war für einen Freund zu groß und Carlos Glück zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend, kann ich ihn drum schelten? Ja, das ist gewiss. Jetzt ist's gewiss. Jetzt habe ich ihn verloren. Mein bester Prinz, was kann ich für Sie tun? Zum König gehen und mich auch verraten. Sie wollen nicht auf Ihre Rettung denken? Ach, auf meine Rettung. Guter Mensch. Und sonst? Sonst haben Sie für niemanden mehr zu zittern? Gott, woran mahnen Sie mich? Meine Mutter, womit hat sie es denn verdient um ihn? Sie hätte er doch schonen sollen, Lerma. Ich muss zu ihr, ich muss sie warnen, muss sie vorbereiten. Lerma, lieber Lerma, wen schicke ich denn, habe ich denn niemand mehr? Gott sei gelobt, noch einen Freund. Und hier ist nichts mehr zu verschlimmern. Prinz, wohin? Nicht, Prinzessin Eboli. Prinz, diese Überraschung, was suchen Sie bei mir? Sieh, Mädchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr auf dieser Welt als dich allein. Einst warst du mir so gut, du wirst nicht ewig hassen und wirst nicht unversöhnlich sein. Oh, Karl, wie grausam. Etwas Unerhörtes fordere ich von dir. Lass mich auf meinen Knien, beschwöre ich dich, lass mich zwei Worte, lass mich mit meiner Mutter sprechen. Was hat er gestanden? Glauben Sie ihm nicht. Bei allem, was heilig. Hören Sie den Ratenden nicht an. Es gilt um Tod und Leben. Führen Sie mich zu ihr. Prinzessin, ich ermorde Sie, wenn Sie ihn hören. Graf von Cordua. Chevalier. Im Namen des Monarchen. Der Prinz ist Ihr Gefangener. Ich bitte um Ihren Degen. Fürstin Eboli, Sie bleiben. Und Graf von Cordua, Sie haften mir dafür, dass seine Hoheit niemand spreche. Niemand! Sie selbst nicht. Bei Gefahr des Kopfs. Ich werfe sogleich mich selbst zu des Monarchen Füßen, ihm Rechenschaft zu geben. Und auch Ihnen, mein Prinz. Glücklich, dass Sie kommen. Sie wissen vermutlich schon, dass Karl gefangen worden, und zwar durch Sie, setzt man hinzu. So ist es dennoch wahr. Ich wollte es keinem Menschen als Ihnen glauben. Es ist wahr. Ich ehre Ihre Handlungen, auch wenn ich Sie nicht fasse. Diesmal aber, ich fürchte, Sie spielen ein gewagtes Spiel. Ich habe es verloren. Gott im Himmel. Seien Sie ganz ruhig, meine Königin. Für ihn ist schon gesorgt. Ich habe es mir verloren. Er ist gerettet. Um welchen Preis es ist, gleich viel. Doch nur für heute. Wenig Augenblicke sind noch sein. Erspare sie. Noch diese Nacht muss er Madrid verlassen. Diese Nacht noch? Anstalten sind getroffen. Sie sprechen ihn um Mitternacht. Darum wende ich mich an Sie. Ich habe noch ein wichtiges Bekenntnis abzulegen. In Ihre Hände lege ich's ab. Mir war dein Glück, wie es nur wenigen geworden. Ich liebte einen Fürstensohn. Mein Herz nur einem einzigen geweiht, umschloss die ganze Welt. In meines Carlos Seele schuf ich ein Paradies für Millionen. Oh, meine Träume waren schön. Doch es gefiel der Vorsehung, mich vor der Zeit von meiner schönen Pflanzung abzurufen. Der Freund hört auf in der Geliebten. Hier, im Herzen seiner Königin, lege ich mein letztes kostbares Vermächtnis nieder. Hier find er's, wenn ich nicht mehr bin. Das ist die Sprache eines Sterbenden. Sagen Sie dem Prinzen, dass er denken soll des Eides, den wir in jenen schwärmerischen Tagen auf die geteilte Hostie geschworen. Er mache das Traumbild wahr. Das kühne Traumbild eines neuen Staates. Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird. Sagen Sie ihm, dass ich Menschenglück auf seine Seele lege. dass ich das Sterben von ihm fordere. Jetzt endlich fange ich an, sie zu begreifen. Unglückliche, was haben Sie getan? Zwei kurze Abendstunden hingegeben, um einen hellen Sommertag zu retten. Den König gebe ich auf. Was kann ich auch dem König sein? In diesem starren Boden blüht keine meiner Rosen mehr. Europas Verhängnis reift in meinem großen Freunde. Und meine Bürgin, Königin, sind Sie. Versprechen Sie mir, ewig ihn zu lieben. Königin. Versprechen Sie es. In meine Hand. Mein Herz, verspreche ich Ihnen, soll allein und ewig der Richter meiner Liebe sein. Jetzt sterbe ich beruhigt. Meine Arbeit ist getan. Sie gehen, Marquis, ohne mir zu sagen, wenn wir, wie bald, uns wiedersehen? Gewiss, wir sehen uns wieder. Posa, warum haben Sie mir das getan? Er oder ich? Nein, nein. Sie stürzten sich in diese Tat, die Sie erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Marquis, ist keine Rettung möglich? Keine. Keine? Besinnen Sie sich wohl, ist keine möglich? Auch nicht durch mich? Auch nicht durch Sie. Sie kennen mich zur Hälfte nur. Ich habe Mut. Ich weiß es. Und keine Rettung? Keine. Gehen Sie. Ich schätze keinen Mann mehr. Königin. Robert. Das Leben ist doch schön. Du kommst sogar noch zu mir, das ist doch schön von dir. Ich bildete mir ein, du könntest einen Freund hier brauchen. Wahrhaftig, meintest du das wirklich? Ach, ich wusste es wohl, dass du mir gut geblieben. Ich habe es auch um dich verdient. Mit mir ist es ja aus, auf immer aus. Das hast du eingesehen, oh, diese fürchterliche Liebe. Hat alle frühe Blüten meines Geistes unwiederbringlich hingerafft. Ich bin für deine großen Hoffnungen gestorben. Vorsehung oder Zufall führen dir den König zu, es kostet mein Geheimnis und er ist dein. Das habe ich nicht vorhergesehen. Nicht vorhergesehen, dass eines Freundes Großmut erfinderischer könnte sein als meine weltkluge Sorgfalt. Mein Gebäude stürzte zusammen. Ich vergaß dein Herz. Zwar, wenn es möglich wäre gewesen, ihr... Hier sind von den Briefen einige wieder, die du in Verwahrung mir gegeben. Nimm sie zu dir. Ich gebe sie dir wieder, weil sie in deinen Händen sicherer jetzt sein dürften als in meinen. Der König las sie also nicht? Diese Briefe? Du zeigtest ihm nicht alle? Wer sagt dir, dass ich ihm einen zeigte? Ist es möglich? Graf Lerma. Der hat dir das gesagt? Ja, nun wird alles offenbar. Wer konnte das auch voraussehen? Lerma also. Nein, der Mann hat Lügen nie gelernt. Ganz recht. Die anderen Briefe liegen bei dem König. Zur Vorsicht! Wenn du vielleicht zum zweiten Mal versucht sein möchtest, eine Eboli zu deiner Vertrauten zu erwählen. Nun, endlich. Jetzt sehe ich. Jetzt wird alles Licht. Wer kommt? Sie sind frei. Der König schickt mich ab, es Ihnen anzukündigen. Zugleich schätze ich mich glücklich, Prinz, der Erste sein zu dürfen, der die Gnade hat. Ich werde gefangen eingesetzt und frei erklärt. und ohne mir bewusst zu sein, warum ich beides werde. Aus Versehen, Prinz, soviel ich weiß, zu welchem irgendein Betrüger den Monarchen hingerissen. Das tut mir wirklich leid. Doch wenn der König sich versieht, kommt es dem König zu, in eigener Person den Fehler wieder zu verbessern. Meinen Degen nehme ich aus solcher Hand nicht an. Ich bleibe hier, bis mich der König oder sein Madrid aus diesem Kerker führen. Bringen Sie ihm diese Antwort. Was ist aber das? Erkläre mir's. Bist du denn nicht Minister? Ich bin's gewesen, wie du siehst. Oh, Karl, es hat gewirkt. Es hat, es ist gelungen. Du bist gerettet, Karl. Bist frei. Und ich... Und du? Und ich... Ich drücke dich an meine Brust. Zum ersten Mal mit vollem, ganzem Recht. Wir müssen Abschied nehmen, Karl. Erschreck nicht. Versprich mir, Karl, nicht diese Trennung zu erschweren. Du verlierst mich, Karl, auf viele Jahre. Ich will kurz sein. Der König ließ mich zu sich fordern, den Erfolg weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht, dass dein Geheimnis ihm verraten worden, dass Briefe in der Königin Schatulle gefunden, wieder dich gezeugt, dass ich aus seinem eigenen Munde dies erfahren und dass ich sein Vertrauter war. Ja, Karl, mit meinen Lippen brach ich meine Treue. Ich selbst regierte das Komplott, das dir den Untergang bereitete. Dich freizusprechen war zu spät. Mich seiner Rache zu versichern, alles, was mir übrig blieb. Und so ward ich dein Feind, dir kräftiger zu dienen. Ich höre weiter, weiter. Bis hierher bin ich ohne Schuld. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, von stolzem Wahn geblendet, ohne dich das Wagestück zu enden, unterschlage der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Das war die große Übereilung. Schwer habe ich gefehlt. Ich weiß es. Was ich befürchtete, geschieht. Man lässt dich zittern vor erdichteten Gefahren, die Königin in ihrem Blut, Lermas unglückliche Dienstfertigkeit, zuletzt mein unbegreifliches Verstummen. Alles bestürmt dein überraschtes Herz. Du wankst, gibst mich verloren. Verlassen von dem Einzigen wirfst du der Fürstin Eboli dich in die Arme. Unglücklicher. Denn diese war's, die dich verriet. Ich sehe dich dahin eilen, ich folge dir. Zu spät. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständnis floh über deine Lippen schon. Für dich ist keine Rettung mehr. Doch jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele. Wenn ich den König ehrte. Wenn es mir gelänge, selbst der Schuldige zu scheinen. Das hättest du getan? Ich schreibe an Wilhelm von Oranien, dass ich dich hier gefangen nahm. Und nun, weil alles doch verloren, willens sei, nach Brüssel mich zu werfen. Diesen Brief... Hast du der Post doch nicht vertraut? Du weißt, dass alle Briefe nach Brabant und Flandern... Dem König ausgeliefert werden. Gott, so bin ich verloren. Du? Warum du? Unglücklicher, und du bist mit verloren. Diesen ungeheuren Betrug kann dir mein Vater nicht vergeben. Betrug? Wer sagt ihm, das ist Betrug gewesen? Wer? Ich selbst. Um Gottes Willen, halte mich nicht auf, indem ich hier verweile, dingt er schon die Mörder. Rette dich für Flandern. Das Königreich ist dein Beruf. Für dich zu sterben... war der meinige. Nein, nein. Ich will dich zu ihm führen, Arm in Arme. Vater, will ich sagen, das hat ein Freund für seinen Freund getan. Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ist nicht ohne Menschlichkeit, mein Vater. Wem galt das? Ich glaube. Mir. Himmlische Barmherzigkeit! Er ist geschwind. Der König. Ich hoffte länger. Denk auf deine Rettung, hörst du? Auf deine Rettung. Deine Mutter weiß. Ich kann nicht mehr. eine Bitte. Hat stattgefunden, mein Infant. Hier bin ich, ich selbst, mit allen Großen meines Reichs, dir Freiheit anzukündigen. Empfange dein Schwert zurück, man hat so rasch verfahren. Mein Sohn ist nicht an seinem Platz. Steh auf, komm in die Arme deines Vaters. Dein Geruch ist Mord. Ich kann dich nicht umarmen. Nein, steht nicht so betroffen da. Was habe ich Ungeheures denn getan? Des Himmels Gesalbten angetastet. Fürchtet nichts. Ich lege keine Hand an ihn. Seht ihr das Brandmal nicht an seiner Stirn? Gott hat ihn gezeichnet. Folgt mir, meine Granden. Wohin? Nicht von der Stelle, Sie! Das Schwert gezückt auf deinen Vater? Königsmord! Königsmord! Königsmord. Was wollt ihr? Glaubt ihr, ich sei rasend? Nein, ich bin nicht rasend. Wär ich, so tatet ihr nicht gut, mich zu erinnern, dass auf meines Schwertes Spitze sein Leben schwebt. Bleib zurück! Was ich mit diesem König abzumachen habe, geht euren Lehneid nichts an. Weißt du auch, was du getan hast? Nein. Er weiß es nicht. Weiß nicht, dass er ein Leben hat gestohlen aus dieser Welt, das wichtiger und edler und teurer war als er mit seinem ganzen Jahrhundert. Wenn ich allzu rasch gewesen, geziemt es dir, für den ich es gewesen, mich zur Verantwortung zu ziehen? Wie? Ist's möglich? Sie erraten nicht, wer mir der Tote war. Der Tote war mein Freund. Und wollt ihr wissen, warum er starb? Für mich ist er gestorben. Yassir. Wir waren Brüder. Brüder durch ein edler Band, als die Natur es schmiedet. Sein schöner Lebenslauf war Liebe. Liebe für mich. Sein großer, schöner Tod. Ihr Herz und ihre Freundschaft drangen sie ihm auf. Ihr Zepter war das Spielwerk. Seine Hände, er warf es hin und starb für mich. Das war kein Mensch für sie. Das wusste er selbst recht gut, als er mit allen Kronen sie verstoßen. Sie konnten nichts als ihn ermorden. Hier ist mein Schwert. Sie sind mein König wieder. Morden Sie mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Es ist mir jetzt das Leben. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn. Da liegen meine Reiche. Nun, will niemand antworten? Jeder Blick am Boden? Mein Urteil ist gesprochen. In diesen stummen Mienen lese ich es verkündigt. Meine Untertanen haben mich gerichtet. Rebellion! Wo ist der König? Ganz Madrid in Waffen. Zu tausenden umringt der wütende Soldat. Der Pöbel, dem Palast. Prinz Carlos, verbreitet man sein Verhaft genommen, sein Leben in Gefahr. Das Volk will ihn lebendig sehen. Oder kannst du Madrid in Flammen aufgehen lassen? Rettet den König! Hier ist Gefahr! Noch wissen wir nicht, wer den Pöbel waffnet. Steht mein Thron noch? Bin ich noch König dieses Landes? Nein, ich bin es nicht mehr. Ich bin verraten von Rebellen. Dorthin, dort werft euch nieder vor dem Blühenden. Dem jungen König werft euch nieder. Bekleidet ihn mit dem königlichen Schmuck auf meiner zertretenen Leiche. Tragt ihn. Hilfe. Gott. Gott. Welcher Zufall. Erst von sich. Bringen Sie ihn zu Bett. Unterdessen geb ich Madrid den Frieden. Gib diesen Toten mir heraus. Ich muss ihn wiederhaben. Er dachte klein von mir und starb. Ich muss ihn wiederhaben. Er muss anders von mir denken. Der Knabe, Don Karl. Er hatte einen Freund, der in den Tod gegangen ist für ihn. Für ihn. Mit mir hätte er ein Königreich geteilt. Wie er auf mich heruntersah. So stolz sieht man von Thronen nicht herunter. Dass er noch lebte, ich gebe ein Indien dafür. Im Grabe wohnt einer, der mir Achtung vorenthalten. Was gehen die Lebenden mich an? Ein Geist. Ein freier Mann stand auf in diesem ganzen Jahrhundert. Einer. Er verachtet mich und stirbt. Er könnte sich verrechnet haben. Man rufe mir den Inquisitor Kardinal. Ich lasse ihn bitten, eine Stunde mir zu schenken. Den Inquisitor Kardinal, Sire. Noch bin ich. Und noch bin ich König. Ich will ihn zum Gelächter machen. Seine Tugend sei eines Träumers Hirngespinst gewesen. Die Welt ist noch auf einen Abend mein. Ich will ihn nützen, diesen Abend. Er brachte der Menschheit, seinem Götzen, mich zum Opfer. Die Menschheit büße mir für ihn. Und jetzt, mit seiner Puppe fange ich an. Der Inquisitor Kardinal. Stehe ich vor dem König? Ja. Ich war mir's nicht mehr vermutend. Ich erneuere einen Auftritt vergangener Jahre. Philipp, der Infant, holt Rat bei seinem Lehrer. Rat bedurfte mein Zögling Karl, Ihr großer Vater, niemals. Umso viel glücklicher war er. Ich habe gemordet, Kardinal, und keine Ruhe. Weswegen haben Sie gemordet? Ein Betrug, der ohne Beispiel ist. Ich weiß ihn. Was wisset ihr? Durch wen? Seit wann? Seit Jahren. Was Sie seit Sonnenuntergang. Ihr habt von diesem Menschen schon gewusst? Sein Leben liegt angefangen und beschlossen in der Santa Casa, heiligen Registern. Und er ging frei herum? Das Seil, an dem er flatterte, war lang. doch unzerreißbar. Er war schon außer meines Reiches Grenzen. Wo er sein mochte, war ich auch. Man wusste, in wessen Hand ich war. Warum versäumte man mich zu erinnern? Diese Frage gebe ich zurück. Warum fragten Sie nicht an, da Sie in dieses Menschen Arm sich warfen? Sie kannten ihn. Ein Blick entlarvte Ihnen den Ketzer. Was vermochte Sie, dies Opfer dem Heiligen Amt zu unterschlagen? Spielt man so mit uns? Wenn sich die Majestät zur Hehlerin erniedrigt, hinter unserem Rücken mit unseren schlimmsten Feinden sich versteht, was wird mit uns? Darf einer Gnade finden? Mit welchem Rechte wurden 100.000 geopfert? Er ist auch geopfert. Nein! Er ist ermordet. Ruhmlos. Freventlich. Das Blut, das unserer Ehre glorreich fließen sollte, hat eines Meuchelmörders Hand verspritzt. Der Mensch war unser. Was befugte Sie, des Ordens heilige Güter anzutasten? Durch uns zu sterben war er da. Die prahlende Vernunft zur Schau zu führen, das war mein überlegter Plan. Nun legt sie hingestreckt die Arbeit vieler Jahre. Wir sind bestohlen und Sie haben nichts als blutige Hände. Leidenschaft, riss mich dahin, vergib mir. Leidenschaft? Antwortet mir Philipp der Infant? Bin ich allein zum alten Mann geworden? Leidenschaft. Nein, ich bin nicht mit Ihnen zufrieden. Wenn das Gebäude Ihrer Überzeugung schon von Worten fällt, mit welcher Stirne, muss ich fragen, schrieben Sie das Bluturteil der 100.000 schwachen Seelen, die den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen? Mich lüstete nach einem Menschen. Diese Domingo... Wozu Menschen? Menschen sind für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muss ich die Elemente der Monarchenkunst mit meinem grauen Schüler überhören? Der Erde Gott verlerne zu bedürfen, was ihm verweigert werden kann. Ich bin ein kleiner Mensch. Ich fühl's. Du forderst von dem Geschöpf, was nur der Schöpfer leistet. Nein, siehe. Mich hintergeht man nicht. Sie sind durchschaut. Uns wollten Sie entfliehen. Des Ordens schwere Ketten drückten Sie. Sie wollten frei und einzig sein. Danken Sie der Kirche, die sich begnügt, als Mutter Sie zu strafen. Die Wahl, die man Sie blindlings treffen lassen, war Ihre Züchtigung. Sie sind belehrt. Jetzt kehren Sie zu uns zurück. Stünd ich nicht jetzt vor Ihnen, beim lebendigen Gott? Sie wären morgen so vor mir gestanden. Nicht diese Sprache. Mäßige dich, Priester, ich duld es nicht. Ich kann in diesem Ton nicht mit mir sprechen hören. Ich gab zwei Könige dem spanischen Thron und hoffte, ein fest gegründet Werk zu hinterlassen. Verloren sehe ich meines Lebens Frucht. Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude. Und jetzt, o Sire, wozu bin ich gerufen? Was soll ich hier? Ich bin nicht willens, diesen Besuch zu wiederholen. Eine Arbeit noch, die letzte. Vorbei sei das Vergangene, Friede sei geschlossen zwischen uns. Wir sind versöhnt. Wenn Philipp sich in Demut beugt. Mein Sohn, sind auf Empörung. Was beschließen Sie? Nichts oder alles. Und was heißt hier alles? Ich lasse ihn fliehen, wenn ich ihn nicht sterben lassen kann. Nun siehe. Kannst du mir einen neuen Glauben gründen, der eines Kindes blutigen Mord verteidigt? Die ewige Gerechtigkeit zu sühnen, starb an dem Holze Gottes Sohn. Du Du willst durch ganz Europa diese Meinung pflanzen? So weit, als man das Kreuz verehrt. Ich frevle an der Natur. Auch diese mächtige Stimme willst du zum Schweigen bringen? Vor dem Glauben gilt keine Stimme der Natur. Ich lege mein Richteramt in deine Hände. Kann ich ganz zurücktreten? Geben Sie ihn mir. Es ist mein einziger Sohn. Wem hab ich gesammelt? Der Verwesung lieber als der Freiheit. Wir sind einig. Kommt. Wohin? Aus meiner Hand das Opfer zu empfangen. So sehen wir uns wieder. So sehen wir uns wieder. Stehen Sie auf. Wir wollen einander nicht erweichen, Karl. Nicht durch ohnmächtige Tränen will der große Tote gefeiert werden. Er hat sich geopfert für Sie, Carlos. Ich selber habe gut gesagt für Sie. Werden Sie zur Lügnerin mich machen? Einen Leichenstein will ich ihm setzen, wie noch keinem Könige geworden. Über seine Asche blühe ein Paradies. So habe ich Sie gewollt. Das war die große Meinung seines Todes. Mich wählte er zu seines letzten Willensvollstreckerin. Ich mahne Sie, ich werde auf die Erfüllung dieses Eides halten. Und noch ein anderes Vermächtnis legte der Sterbende in meine Hand. Ich gab ihm mein Wort. Vollenden Sie nicht, Königin. Ich habe in einem langen, schweren Traum gelegen. Ich liebte, jetzt bin ich erwacht. Ich gehe aus Spanien und sehe meinen Vater nicht wieder, nie in diesem Leben wieder. Ich eile mein bedrängtes Volk zu retten von Tyrannenhand. Madrid sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jetzt zum letzten Lebewohl. Von dieser Stelle hätten mich noch gestern des nahen Todes Schrecken nicht gerissen. Hörten Sie nicht etwas? Gute Nacht, Mutter. Aus Gent empfangen Sie den ersten Brief von mir. Ich gehe mit Don Philipp jetzt einen öffentlichen Gang zu tun. Von nun an will ich, sei nichts Heimliches mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge der Welt zu scheuen. Dies hier sei mein letzter Betrug. Es ist dein letzter. O Himmel und Erde! Kardinal, ich habe das Meinige getan. Tun Sie das Ihre. In der Reihe »Die ganze Welt ist Bühne« brachte das Landesstudio Salzburg »Don Carlos, Infant von Spanien«, ein dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller, für den Rundfunk eingerichtet von Gerd Westphal. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Philipp II., König von Spanien, Will Quadflieg, Elisabeth von Valois, seine Gemahlin, Christine Ostermeier, Don Carlos, der Kronprinz, Michael Heldau. Marquisin von Mondekar, Lona Dubois. Prinzessin von Eboli, Andrea Jonasson. Marquis von Poser, ein Malteserritter, Karl Michael Vogler. Herzog von Alba, Erich Aberle. Graf von Lerma, Oberster der Leibwache, Walter Jakob. Domingo, Beichtvater des Königs, Richard Münch. Der Großinquisitor des Königreichs, Paul Hoffmann. Ein Offizier, Hermann Scheidleder. Ein Page, Oskar Cravagna. Drei Damen, Eva Fichte, Beatrizia Frey, Alexandra Tichy. Vier Herren, Johannes Bahr, Hans Fasser, Avi Hirschall, Peter Hähner. Aufnahme und Schnitt Josef Adelberger und Gerda Eisendle. Regieassistenz Uta Werner. Musik Helmut Eder. Regie G. Gerd Westphal. Aus Anlass des 90. Geburtstags von Michael Helter am 5. Juli brachten wir Don Carlos, eine Produktion aus dem Jahr 1974 mit Michael Helter in der Titelrolle.